Abschnitt 17 von Großstadt von Dora Dunker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. In den ersten Tagen des neuen Jahres kehrte Frau Wohlgebrecht nach fast einjähriger Abwesenheit nach Berlin zurück. Wer der guten Frau vorhergesagt hätte, dass ihre freiwillig übernommene Liebessorge sie so lange von ihrem Berliner Pflichtenkreis fernhalten würde, wäre schlecht bei ihr angekommen. Niemals würde sie es für möglich gehalten haben, dass sie ihr Geschäft so lange im Stich lassen könne, insbesondere da der Schlingel von Gerhard gleichfalls fahnenflüchtig geworden war. Den freilich entschuldigte der große Erfolg seines Frühlingsdramas, auf den Frau Wohlgebrecht, trotz all ihrer unverändert bestehenden Antipathie gegen die moderne Richtung in der Literatur, doch unbändig stolz war. Für einen so berühmten Dichter schickte es sich freilich nicht mehr, hinter dem Ladentisch zu stehen und Bücher auszuleihen. In den Gedanken hatte Frau Wohlgebrecht sich in ihrer westpreußischen Verbannung schon gefunden. Aber dass er nicht einmal in Berlin war, als sie jetzt endlich zurückkam, das ging ihr doch gegen den Strich. Umständlich berichtete der neue Gehilfe, der seine Sache übrigens ganz ordentlich gemacht hatte und in seiner Geschäftspraxis genauso altmodisch war, wie Frau Wohlgebrecht es nur wünschen konnte, dass Herr Schmidtlein schon seit Ende November fort sei. Zuerst in Leipzig, wo sein Frühlingsdrama auch ein großer Erfolg gewesen sei. Jetzt sei er in München, um dort die Aufführung vorzubereiten. Das Fräulein, das hier die Hauptrolle gespielt habe, sei auch mit, weil sie in München ebenfalls auftreten sollte. Von München aus, so hätte Herr Schmidtlein ihm aufgetragen zu sagen, würde er an die Frau Tante ausführlich schreiben. Er würde wohl bis zum Frühjahr dort bleiben. Herr Schmidtlein solle, so viel er wisse, da ein neues Theater gründen helfen. Das Theater der Intimen oder so etwas Ähnliches. Er wisse es nicht genau. Nur so viel wisse er, dass es noch freier sein sollte als die freie Bühne hier. Nun also, wenn es einmal so war, musste sie sich auch darein finden. Frau Wohlgebrecht war nicht die Frau dazu, sich über einmal feststehende Dinge noch den Kopf zu zerbrechen. Behaglich war es ja freilich nicht, jetzt, nachdem sie fast ein Jahr lang in der Familie ihrer Nichte gelebt hatte und an stete Gesellschaft gewöhnt war, hier mit Minna allein zu sitzen. Ordentlich ängstlich sah sie sich in ihrem kleinen Zimmerchen um. Das alte, schwarze Rosshaarsofa kam ihr unheimlich groß vor, seit Gerhard nicht mehr in der anderen Ecke saß und mit blassem Gesicht und großen, brennenden Augen moderne Dichtungen verschlang. Lange würde sie es so nicht aushalten. Das fühlte sie schon am ersten Abend. Am besten wäre es schon, gleich ein Ende zu machen und sich Lotte herumholen zu lassen, nach der sie fast ebenso große Sehnsucht empfand wie nach dem treulosen Schlingel, dem Gerhard. Als Frau Wohlgebrecht Minna den Auftrag gab, zu Fräulein Weiß zu gehen, war sie äußerst betroffen, von dem Mädchen zu hören, dass die Schwestern, die eine seit dreiviertel, die andere seit einem halben Jahre, nicht mehr in der Zimmerstraße wohnten. Weshalb hatte weder Gerhard noch Lotte ein Wort von diesen Veränderungen geschrieben? Minna zuckte die Achseln. Sie wisse nichts Genaues, aber man rede so allerhand in der Nachbarschaft. Dem Fräulein Lottchen solle es nicht zum Besten gehen. Sie habe fast nichts mehr verdient, habe all ihre Sachen verkaufen müssen und sei in eine Dachwohnung weit raus nach Schöneberg gezogen. Jetzt hätte sie schon seit Monaten nichts mehr von ihr gehört. Dem anderen Fräulein ginge es aber dafür desto besser, Die hätte einen Blumenladen in der Potsdamer Straße und solle ein feines Geschäft machen. Wie das so gekommen sei, könne sie auch nicht sagen. Die Köchin von den Wirtsleuten, bei denen die Fräuleins nebenan gewohnt hätten, würde die Adresse von dem Fräulein wohl kennen. Frau Wohlgebrecht wisse schon, die immer die Bücher austauschen käme, die Jette mit den dicken roten Armen. Minnas ziemlich teilnahmsloser Bericht traf die gutmütige Frau bis ins Herz. So schlechter ging es dem armen Kinde, und sie hatte nichts davon erfahren, hatte nicht raten, nicht helfen können. Wie rasch mochte es da bergab gegangen sein? Als sie vor nun einem Jahr, kurz vor ihrer unerwartet schnellen Abreise nach Westpreußen, mit Lottchen über den Stand ihrer Angelegenheiten gesprochen, hatte es zwar nicht zum Besten gestanden, aber von wirklicher Not, von bitterem Elend war doch noch nicht die Rede gewesen. Armes, armes, kleines, verlassenes Ding! Das würde sie dem Gerhard nie verzeihen, dass er sie darüber im Unklaren gelassen hatte. Gleich morgen mit dem Frühsten wollte sie hinaus und nach Lotte sehen und, wenn's Not tat, sie gleich mit sich nehmen. Gerhards Zimmer und Bett war ja frei und sie brauchte jemand, für den sie sorgen, den sie hegen und pflegen konnte. Sie schickte Minna sofort zu der Köchin mit den dicken roten Armen herum und ließ Lottes Adresse holen. Das Fräulein soll monatelang schwer krank gewesen sein, brachte das Mädchen mit dem Bescheid zurück. Auch das noch! Armut und schwere Krankheit! Ganz früh machte Frau Wohlgebrecht sich auf, um die weite Reise nach dem Westen anzutreten. Erst aber kaufte sie noch allerhand gute Sachen ein, wie sie sich für eine Rekonvaleszentin schicken. Sie wollte ihr Lottchen schon wieder gesund päppeln. Gott weiß, ob der Wurm nicht vor purem Hunger krank geworden war. Nicht ohne Anstrengung keuchte Frau Wohlgebrecht die 4 steilen Treppen, die eigentlich 5 waren, bis unter das Dach zu Lottes kleiner Wohnung hinauf. Auf den engen, dunklen Treppenflur mündeten 2 Türen. Die linke Hand trug auf einem aufgeklebten Zettel die Aufschrift »Korn, Schlosser«, die andere Lottchens wohlbekanntes weißes Türschild mit den großen schwarzen Buchstaben »Charlotte Weiß, Putzmacherin«. Als Frau Wohlgebrecht die Klingel zog, trat ihr eine große, robuste Person entgegen. Fast schüchtern brachte die kleine Frau ihr Anliegen, Fräulein Weiß zu sprechen, vor. Die große, starkknochige schien trotz ihres gutmütigen Gesichts anfangs davon nicht viel wissen zu wollen. Erst als Frau Wohlgebrecht ihren Namen nannte, zog sie eine willfährigere Miene auf. »Sie sind die Frau Wohlgebrecht aus der Zimmerstraße. Das ist was anderes. Na, dann treten Sie mal näher.« Und leise fügte sie hinzu: »Aber wundern Sie sich über nichts und machen Sie keine Bemerkung über Lottchens Aussehen. Das arme Ding ist sehr krank gewesen, von Ende Oktober bis Weihnachten. Sie hat Nervenfieber gehabt. Wir haben alle geglaubt, es sei aus mit ihr. Na, nun ist sie ja aber wieder gesund geworden, nur noch ein bisschen schwach. Das kommt wohl, weil sie noch gar nicht an der Luft gewesen ist.« Frau Wohlgebrecht stellte ihren Kober beiseite, wischte sich die Augen und trat dann durch das erste ärmliche, aber sauber aufgeräumte Zimmer in die Küche, in der Lotte in einem alten Lehnstuhl saß. Die Küche war der am leichtesten zu erwärmende Raum. Es war gut, dass die Schlossersfrau es Frau Wohlgebrecht zur Pflicht gemacht hatte, sich über nichts zu wundern und keine Bemerkung zu machen. Sie hätte sonst schwerlich ihre Erregung über die Veränderung zurückgehalten, die mit Lotte vorgegangen war. Sie küsste die schwach errötende nur, streichelte ihr die Wangen und fragte mit heiserer Stimme, weil ihr die dicken Tränen, die sie nicht weinen durfte, in der Kehle saßen. »Na, mein Schäfchen, wie geht es denn? Ich höre, Sie sind so krank gewesen. Wie ist das denn so gekommen, mein armes Kind?« Lotte liefen die Tränen über die eingefallenen Backen, und während sie Frau Wohlgebrechts Hand fest umschlossen hielt, bat sie, »Ach, fragen Sie gar nicht danach, liebe Frau Wohlgebrecht, ich kann es Ihnen nicht sagen.« »Das sollen Sie ja auch nicht, Kindchen, wenn Sie nicht wollen. Wie sowas kommt, ist ja auch Nebensache. Das war eine ganz dumme Frage von mir. Die Hauptsache ist, dass Sie rasch gesund werden. Passen Sie mal auf, ich habe Ihnen was mitgebracht, das Ihnen gut tun wird.« Geschäftig lief die kleine, rundliche Frau in das Zimmer nebenan und holte ihren Kober. »Sehen Sie mal hier, Lottchen, das ist was für Sie.« Und sie entkorkte eine Flasche Tokaja. »Und da guter roher Schinken, fein gewiegt, den dürfen Sie doch gewiss essen. Und ein paar frische Eier und ein bisschen Eingemachtes. Und morgen mache ich Ihnen ein kleines Wein- oder Hühnerchili, was Sie lieber wollen. Lassen Sie die Wohlgebrecht Mann machen, die hat schon ganz andere Kranke auf den Damm gebracht.« »So, sehen Sie, wie Ihnen der Schluck schon gut getan hat. Meine Nichte hätten Sie sehen sollen. Keinen Dreier hätte man für ihr Leben gegeben, nachdem ihr das Malheur passiert war. Und jetzt? Wie der Deibel wirtschaftet die kleine Frau wieder im Hause herum. Wäre nicht Weihnachten dazwischen gekommen, sie hätte mich längst nach Hause geschickt. Seit 4 Wochen schon besorgt sie ihre Wirtschaft und ihren Mann wieder allein. Nur zum Luxus haben sie mich über Weihnachten noch da behalten.« »Aber Sie arbeiten doch nicht etwa schon wieder, Lottchen?« unterbrach sie sich nach einem Nähkörbchen neben Lottes Armstuhl greifend. »Ein Kinderhemdchen! Sieh, sieh! Lieber Gott, das hätte meine kleine Nichte nicht sehen dürfen. Das hätte gleich Tränen gegeben. Haben Sie sich jetzt auch aufs Kinderzeug nähen geworfen? Ganz vernünftig, das bringt oft mehr ein als die Putzmacherei.« »Aber was haben Sie denn, Lottchen? Das ist doch kein Grund zum Weinen.« »Na, na, na, wie kann man so nervös sein? Da, trinken Sie noch einen ordentlichen Schluck. Sehen Sie? So, so, es wird schon besser. Und nun will ich gehen. Ich sehe, Besuch greift Sie noch an. Morgen komme ich wieder und bis dahin müssen Sie sich schon ein bisschen rausgefüttert haben. Dann bringe ich Ihnen das Gelee und sobald es der Doktor erlaubt und ein schöner Tag ist, fahren wir zusammen spazieren. Nach dem Grunewald oder so. Sie wohnen ja hier schon beinahe auf dem Lande, da haben wir's nicht allzu weit. Und noch ein paar Tage weiter nehme ich Sie zu mir herein und pflege Sie gründlich aus. Nein, nein, da gibt's keinen Widerspruch. Ich habe ja Platz dazu und Zeit mehr als genug.« Sie küsste Lottchen, ergriff ihren Kober und trippelte eilends davon. Frau Korn hatte sie fortgehen hören. Sobald sie Lotte allein wusste, ging sie wieder hinüber. Gott weiß, wie nötig sie da wieder war. Wenn's das Unglück wollte, hatte die Frau in ihrer Arglosigkeit von dem Schwarzkopf gesprochen. Richtig fand sie Lotte in Tränen aufgelöst. »Na, na, Lottchen, Sie haben's ihr wohl gesagt, hm?« Lotte schüttelte den Kopf und weinte weiter. »Das hätten Sie ruhig tun sollen. Die hätte Ihnen den Kopf deswegen nicht abgerissen. Die sieht ja aus wie die Güte selbst.« »Ei, und was für feine Sachen! Die können wir gerade brauchen, um schneller gesund zu werden und endlich zu unserem Luischen herauszukommen. Ein süßer Balg ist das, Gör. Ich kann's gar nicht mehr erwarten, bis sie's zu sehen kriegen. Wenn Sie mir bloß sagen wollten, was es eigentlich zu weinen gibt, Lottchen.« Lotte trocknete ihre Tränen. Ach, liebe Frau Korn, es ist nur, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen werden. Sehen Sie, wenn jemand so gut zu einem ist wie Frau Wohlgebrecht, und man muss ihn dann belügen für all seine Güte, das ist zu schrecklich, Frau Korn. Warum soll ich das nicht verstehen? Ich würde die Frau auch nicht belügen. Der sagte ich die Wahrheit gerade heraus. Lieber heute wie morgen. Sie würde es mir nie vergeben, nie wieder freundlich mit mir sein. Das wollen wir abwarten. Und dann, ich kann ihn doch nicht beschuldigen, gerade ihr gegenüber nicht. Sie liebt ihn so und ist so stolz auf ihn. Auch was Rares, um drauf stolz zu sein, brummelte Frau Korn vor sich hin. Aber sie kam vorerst nicht wieder darauf zurück. So große Eile hatte das Geständnis ja am Ende nicht. Viel wichtiger war es, dass Lotte nun endlich ganz gesund wurde. An Frau Wohlgebrecht lag es jedenfalls nicht, wenn Lottes Genesung einstweilen noch nicht die gewünschten Fortschritte machte. Sie hegte und pflegte Lotte, wie man ein eigenes Kind nicht besser hätte hegen und pflegen können. Ganz wunderbar war es, wie die grenzenlose Güte dieser kinderlosen Frau die feinsten Mutterinstinkte in ihr ersetzte. Sie las in Lottes Herzen, wie nur eine Mutter im Herzen eines geliebten Kindes liest. So hatte sie auch bald mit unbeirrbarer Sicherheit herausgefunden, dass Lottes Krankheit sowohl wie ihre gesamten herabgekommenen Verhältnisse weit mehr im Seelischen als im Körperlichen ihren Ursprung hatten, weit mehr durch innere denn durch äußere Gründe veranlasst waren. Und lange brauchte sie nicht zu suchen, um sich vollständig klar darüber zu sein, dass ihr Neffe zum Mindesten nicht schuldlos an diesem Schiffbruch des lieben Mädchens war. Wenn dies überhaupt noch möglich gewesen wäre, hätte sie ihre Güte verdoppeln mögen, um wieder gut an ihr zu machen, was Gerhard schlecht gemacht. Wie das alles zusammenhing, wie und woraus sich die augenblicklichen Verhältnisse entwickelt hatten, wie weit es mit den beiden gekommen war, danach forschte sie nicht. Es genügte ihr, dass Lotte krank und unglücklich war, um sich ganz auf die Seite des Mädchens zu stellen. Wenn sie das liebe Geschöpf nur erst herausgehabt hätte aus diesen vier armseligen Wänden. Aber davon wollte das eigensinnige kleine Ding ja nichts wissen, nicht um die Welt. Nun, wenn sie erst gesund sein würde und einen kleinen Puff vertragen konnte, würde man ein Wort Deutsch mit ihr reden. Hier durfte sie in keinem Falle bleiben. Von Gerhard sprachen die beiden während ihrer häufigen Zusammenkünfte niemals ein Wort. Ein einziges Mal hatte Frau Wohlgebrecht von ihm angefangen. Vielleicht, dass Lottchen sich danach sehnte, dass es ihr gut tat. Aber als sie sich erbleichend abgewandt und sich mit einer ganz gleichgültigen Sache zu tun gemacht hatte, hatte Frau Wohlgebrecht sich zugeschworen, das Gespräch nie wieder auf ihren Neffen zu bringen. Dass er der Alleinschuldige sei, stand seit dieser Stunde bei ihr fest. Niemand hätte es vermocht, sie davon abzubringen. Um Ende Januar, Lotte hatte, wie Frau Wohlgebrecht nachträglich erfuhr, am Vormittag ihre erste Ausfahrt mit Frau Korn gemacht, traf Frau Wohlgebrecht bei einem ihrer häufigen Besuche Lena oben bei Lotte an. Sie freute sich, dass die Schwestern trotz der veränderten Lebensverhältnisse beider noch so herzlich zueinander hielten. Ja, es kam Frau Wohlgebrecht so vor, als ob das heut eigentlich mehr denn sonst der Fall sei. Sie überraschte sie nämlich in einer scheinbar sehr intimen Unterhaltung, die die Schwestern stockend und errötend unterbrachen, als sie ins Zimmer trat. Gehört hatte sie von dem, was gesprochen worden war, nichts weiter als den warmen Ausdruck Lottes. Du glaubst es nicht, Lena, wie lieb es ist!« Frau Wohlgebrechts gutmütiger Takt half den beiden ziemlich schnell, ihre Fassung zu gewinnen. Um das Gespräch rasch in Fluss zu bringen, tat denn auch Lena das ihre und erzählte Frau Wohlgebrecht, die sie seit jenem Dezemberabend nicht wieder gesehen, als sie Lotte zum Weihnachtsfest einzuladen kam, dass ihnen beiden eine große Freude bevorstehe. Sie würden endlich einmal jemand aus der Heimat wiedersehen. Ob der Vater auf Besuch käme? Erkundigte sich teilnehmend Frau Wohlgebrecht. Lena lachte hell auf bei dem Gedanken. Vater und eine Reise machen? Da kennen Sie unseren Alten schlecht. Der wird aus Carstens warmer Stube gehen und seine Pfeife und seinen Korn auch nur auf ein paar Stunden entbehren. Nein, Vater geht nicht aus seiner Ofenecke raus. Der macht keine Reise. Wir erwarten einen Jugendfreund, der sein Geschäft zu Hause verkauft hat und, da er zu Vermögen gekommen ist, sich hier etablieren will. Er kommt in 14 Tagen bis 3 Wochen, um ein Geschäftslokal zu suchen. Sorgen Sie nur, Frau Wohlgebrecht, fügte Lena neckend hinzu, dass Lotte bis dahin ganz mobil ist. Er ist ein großer Verehrer von ihr. Lotte wurde rot. »Ach, lass doch, Lena, wie kannst du so etwas sagen?« Frau Wohlgebrecht aber klopfte die Unwillige wohlgefällig auf die Schulter. »Warum soll ihre Schwester sowas nicht sagen? Sie hat ganz recht. Ganz mobil wollen wir werden bis dahin. Und dann, wer weiß?« Frau Wohlgebrecht sah Lena schmunzelnd an. Dabei fiel es ihr auf, dass Lena, die sonst den Vergleich mit Lottes sanfter, poetischer Schönheit nicht ausgehalten hatte, jetzt die bei weitem hübschere von ihnen war. »Zum Fressen nett sieht die Kröte aus«, dachte Frau Wohlgebrecht. »Die weiß, was sie will. Kein Wunder, dass die ihren Weg gemacht hat.« Das Mädchen, das sie früher nicht hatte leiden können, flößte Frau Wohlgebrecht jetzt plötzlich Interesse ein. Es war doch alles Mögliche, was diese Lena erreicht hatte, und eine gute Portion Fleiß und Tüchtigkeit gehörte bei allem Glück dazu, es so weit zu bringen. Frau Wohlgebrecht fragte nach diesem und jenem, und Lena machte es ein ungeheures Vergnügen, von den wirklichen, hübschen, materiellen Erfolgen, die sie in dieser Saison schon erzielt hatte, zu erzählen. Lena berichtete über ihre schöne Kundschaft aus den besten Gesellschaftskreisen, rechnete Frau Wohlgebrecht in großen Zügen ihre Aktiva und Passiva vor, und versicherte sie, dass es der glücklichste Tag ihres Lebens sein würde, wenn sie das Kapital, das Herr Bornstein, sie nannte ihn ganz ungeniert als ihren Geldgeber, ihr für die Geschäftsbegründung vorgestreckt habe, einstmals würde herauszahlen können. Es dem Vertrag gemäß zu verzinsen, dazu habe es ja Gottlob bisher immer ausgereicht, fügte sie am Ende hinzu. Frau Wohlgebrecht empfahl sich heute unter dem Vorwande, noch Geschäftswege machen zu müssen, früher als sonst. Sie hatte das Gefühl, dass die beiden Mädchen sich noch manches zu sagen hätten, was keinen Dritten etwas anginge. Vielleicht handelte es sich um Lotte und den Jugendfreund. Was würde sie darum geben, wenn das Kind in diesem Manne Glück und Frieden finden könnte? Sobald die Tür sich hinter Frau Wohlgebrecht geschlossen hatte, fing Lotte genau da wieder an, wo sie bei ihrem Eintritt aufgehört hatte. Mit demselben Eifer, mit derselben warmen Freudigkeit. »Du glaubst nicht, Lena, wie lieb es ist! So rund und niedlich und so reizende blaue Augen, wie es hat! Und wenn es erst lacht gar!« »Lange lasse ich's der Frau da draußen nicht, wenn sie es auch noch so gut pflegt.« »Um Gottes Willen, Lotte, mach nur keinen Unsinn wieder. Bis jetzt ist alles so hübsch glatt gegangen. Du wirst doch Luischen nicht etwa zu dir nehmen wollen. Dann wäre der Skandal fertig. Lotte schüttelte den Kopf. Nein, aber ich will zu Luischen gehen. Irgendwohin, wo es hübsch still und einsam ist und niemand uns kennt und niemand nach uns fragt. Dabei erinnerte sie sich plötzlich des Häuschens und des Blumengartens, von dem Gerhard am Tage ihres Geständnisses im Wald am Müggelsee zu ihr gesprochen hatte. Etwas Heißes stieg ihr in den Augen auf, aber sie unterdrückte es schnell. Nur keine Erinnerungen, keine neue Schwäche. Ihre ganze Kraft brauchte sie jetzt für das liebe kleine Geschöpf da draußen, das niemanden hatte als sie auf der Welt. Ihm wollte und musste sie fortan gehören, niemandem sonst. Lena hatte sich inzwischen heftig ereifert. Was das für fantastische Gedanken sind, Lotte! Du solltest doch nun endlich klug geworden sein. Sich mit dem Kinde irgendwo vergraben, das wäre das Rechte. Verhungern kannst du dabei und das Wurm dazu. Hier bleibst du, wo du ein bisschen Arbeit endlich gefunden hast und Frau Korn ist und Frau Wohlgebrecht und ich und später der Franz. Wir werden dich schon durchbringen und das Kind mit dir. Bleib mir bloß mit den sentimentalen Geschichten vom Leibe. Du hast ja doch gesehen, was dabei herauskommt. Lotte erwiderte nichts, aber in ihrer stillen Art dachte sie sich ihr Teil. Allzu mächtig hatte sich heute die Mutterliebe in ihr geregt, als sie das kleine Geschöpf zum ersten Mal wieder im Arm gehalten, zum ersten Mal wieder gewartet hatte. Die Mutterliebe und die Eifersucht, die niemandem ihr Kleinod gönnt als sich selbst. Ende von Abschnitt 17.